Wo sind wir denn eigentlich? Ja, Bienengespräche Nummer 32 und wir sind örtlich, geografisch in Halle an der Saale. Halle in Klammer Saale, wie spricht denn ihr das eigentlich aus? Wie macht man das? Halle Saale, wie sagt es hier, Robert? Halle an der Saale. Ja. Halle an der Saale. Ja. Ja, und Robert Albrecht ist hier, er ist Stadtimker in Leipzig. Ihr habt ihn ja schon kennengelernt in den Bienengesprächen, ich glaube Nummer 22, als er uns von den Refuge Bees erzählt hat, von einer Idee, mit Flüchtlingen, mit geflüchteten Menschen zu imkern. Er hat mir jetzt vor kurzem geschrieben, dass dieses Projekt jetzt die Realität getroffen hat und es erste Ergebnisse gibt und die werden wir auch heute besprechen. Danke aber, Robert, dass du uns vor allem jetzt auch zusammengebracht hast. Du hast mich nämlich in Erfurt erwischt bei den letzten Bienengesprächen, hast gesagt, hey, du bist in der Gegend, komm uns doch besuchen und wir werden Robert Paxton, hallo Robert. Hallo. Yes, so Robert und Robert im Deutschen jetzt. Robert ist Dekan für Zoologie an der, ja, nein, nicht Dekan. Professor. Ja, aber Dekan ist dann wer anderer? Der ist der Chef von allen Professoren. Der bist du nicht? Nein, nicht von allen Professoren. Ich bin ein von mehreren. Eine Arbeiterin sozusagen. Also nicht die Königin. Nein, nicht die Königin. Der Dekan wäre die Königin. Genau. Ja, sorgt dafür, dass alle gut arbeiten und alles Klima passt. Ob und so. Die Königin das macht, das ist noch nicht klar, nicht wahr? Vielleicht, sie ist erlaubt, da dort zu regieren. Und die Ammerbienen, die erlauben, dass die Königin da bleibt, nicht wahr? Eigentlich ist das so. Ja, ja, ja. Robert Paxton, aber dein Spezialgebiet ist die Wissenschaft mit Bienen. Genau, ja. Zoologie. Ich würde eher sagen Evolutionsökologie von Insekten im Allgemeinen. Meistens arbeite ich mit Bienen. Und in den letzten, sage ich, 7 Jahren, seit ich in Halle bin, nicht vorwiegend, aber mit Spezialisierung auf Bienen, Honigbienen und ihre Krankheitserreger. Das ist ein Thema so der Gruppe hier und was mich interessiert auch. Und das Ganze auf molekularer Basis? Naja, die Krankheitserreger zum Teil sind relativ klein. Zum Beispiel Viren, die Varroa-Milben übertragen. Und da muss man molekular-genetische Methoden verwenden, um die zu quantifizieren. Es ist sehr schwierig zu wissen, ob eine Biene mit Viren erkrankt wird. Man muss die messen. Und wie kann man sie messen? Heutzutage nur mit molekular-genetischen Methoden. Hm. Das bedeutet, man muss sie sehr squetschen, RNS extrahieren von denen und das analysieren und quantifizieren, wie viele Viren vorhanden sind und welche Viren vorhanden sind, wenn es um Viren sich handelt. Oder auch bei Microsporidien. Das ist auch heutzutage relativ schwierig, nur visuell, dass man kann Microsporidien, Nosema, zählen, aber man weiß nicht, handelt es sich um Nosema apis und Nosema serranae. Und die beiden sehen sehr ähnlich aus. Da muss man molekular-genetische Methoden verwenden, um zu erkennen, ist es Apis oder ist es Serranae oder ist beides und in wie vielen Mengen kommen sie vor. Im Endeffekt sind das dann Linien, die man irgendwo sieht oder Zahlen? Zahlen eher. Wenn man, Zahlen, ja. Das ist immer ein sogenanntes PCR-Gerät, ein kompliziertes Gerät und das vermehrfacht DNS oder RNS auf DNS und dann DNS wird vermehrfacht und dann kann man das messen und sagen, ja, hier ist es, hat es 20 Millionen Kopien von Viren und dieser hat 10 Billionen. Oh, natürlich ist dieser mit 10 Billionen viel kranker als die mit 20 Millionen. Und hier gibt es eine mit nur 3000 und das spielt keine Rolle denn. Alles klar, das ist ein bisschen wie bei Google. Wenn ich nachschauen möchte, wie man ein Wort schreibt, dann suche ich das falsch geschrieben und dann sind es nur 200 Schreibweisen oder Fundstellen. Ja, und es ist 2 Millionen ist das Richtige. Well, es ist erstaunlich, wie viele Virenkopien vorkommen bei einigen Bienen. Vor allem, wenn es ein Krüppelflügelvirus sich handelt, das ist Hauptthema von uns. Und es ist, wir wissen nicht genau, ob es das Virus, das am weitesten verbreitet ist, aber eng mit Varroa verbunden, weil dieser Virus wird von Varroa übertragen. Und deshalb, weil Varroa überall bei allen Völkern vorkommt, im Kontinent von Europa, bedeutet es, dass das Krüppelflügelvirus auch bei allen Völkern vorkommt. Ich würde Geld hergeben, um ein Volk zu finden im Kontinent, ja, nicht so viel Geld, aber Geld geben, um ein Volk zu finden ohne Varroa, Milben und ohne Virus. Hätte funktioniert noch voriges Jahr in Norwegen in Bergen. Wir hatten ein Gespräch mit Manuel in den letzten Bienengesprächen. Die Varroa, sagt er, ist erst heuer das erste Jahr bei Ihnen in Bergen. Gut, ich habe gesagt Kontinent und ich meinte im Festland, es ist auch Kontinent, richtig, aber richtig im Norden von Schweden oder im Mittel von Schweden, in Norwegen auch, sind Standorte, in denen Varroa noch nicht vorhanden ist. Letztes Jahr auch in Irland gab es einen Standort. Dieses Jahr ist es auch dort vertreten. Ja, ja. So, aber einige Inseln in der Nähe von Schottland, die Hebrides, ja. Islands, die sind noch immer frei. Einige, nicht alle, aber einige sind noch immer frei. Haben Honigbienen, aber ohne Varroa. Und interessanterweise, diese Belastung von Viren ist relativ niedrig, auch bei denen. Das ist ganz klar und deutlich. Ich denke, wir alle erkennen das in der Wissenschaft. Das Hauptproblem denn bei Varroa ist, Hauptproblem bei Honigbienen, so zumindest yeah. in gemäßigten Gebieten, ist Varroa-Milben und die Viren, die Varroa überträgt. Und das ist hauptsächlich Krüppelflügelvirus. Und macht dieser Krüppelflügelvirus auch bei anderen Tieren Probleme, zum Beispiel bei einem Elefanten einen kürzeren Rüssel? Nein, es scheint, wir wissen nicht, wie weit dieses Beutespektrum ist von Krüppelflügelvirus. Allerdings haben wir 2014 schon publiziert, dass es vermutlich ein Spillover gibt von Honigbienen nach anderen Bienen. Man findet Krüppelflügelvirus bei Hummeln, Wildbienen, aber auch bei Wespen und einige Fliegen sind sie gefunden worden und auch Ameisen. Zum Beispiel in Hawaii hat man Krüppelflügel bei Ameisen gefunden. Aber kein Wunder, die Ameisen fressen Bienen, die tot sind. Und deshalb haben sie Viren in dem. So. Aber sag, dieser Krüppelflügel, das ist ja dann nur ein Anzeichen dafür, dass dieser Virus da ist. Macht der sonst auch noch etwas? Oder ist das Einzige, was so irgendwie Probleme schafft? Nee, das Problem, es heißt Krüppelflügelvirus, weil Leute gesehen haben, ja. dass Bienen mit gekrüppelten Flügel dieser Virus enthalten. Nun, ich gehe davon aus, es ist schwierig zu schätzen, aber ich gehe davon aus, rund 20% von den Bienen, die belastet mit Krüppelflügelvirus sind, haben gekrüppelte Flügel. Die anderen 80% sehen normal aus. Aber wir haben schon Experimente durchgeführt, in denen wir sehen, das Verhalten der Bienen mit Krüppelflügelvirus ist anders. Oder zumindest, die arbeiten viel weniger als Bienen, Aha. die eine Kontrolllösung bekommen haben in einem Experiment. Das bedeutet, sie fungieren als Ammerbiene wenig. Sie produzieren weniger Wachs oder sie arbeiten an Wachs weniger. Die sammeln weniger Nektar und Pollen. Und alles machen sie das viel schneller als normalen Bienen. Unsere Ammerbienen zum Beispiel, Bienen, Honigbienenarbeiterinnen, nach, man sagt, ungefähr 21 Tage im Stock sind sie dann Flugbienen und sammeln Nektar und Pollen. Und bei Krüppelflügelvirus getroffenen Bienen machen sie das viel kürzer, nach vielleicht 5, 6, 7, 8 Tage, dann fliegen sie raus. Und sie sammeln nicht so viel und dann sterben sie. Und das bedeutet, diese Lebenszeit ist viel kürzer. So, ich muss sagen, als wir angefangen haben, Experimente durchzuführen, habe ich gedacht, mit Krüppelflügelvirus machen sie nichts. Sie sind wie, in Deutschland würde man sagen, wie Hartz-IV-Zieher. Dass sie sind arbeitslos. Und das hatte ich zuerst gedacht. Aber mit Experimenten habe ich gesehen und ich habe andere Veröffentlichungen auch von anderen gesehen, es ist nicht, dass sie nicht arbeiten, aber sie arbeiten viel weniger. Sie heizen vielleicht den Stock, aber etwas weniger. Genau, so all diese vermutlich auch, ja, genau. Und das bedeutet, es ist eine Belastung des Völkers. Und vor allem, wenn viele Honigarbeiterinnen betroffen worden sind, so infiziert worden sind, natürlich, dann funktioniert das Volk nicht so gut. Es sammelt nicht so viel, es aufwärmt nicht so viel, es züchtet weniger Larven und es geht dann rückwärts. Und wenn dann noch Umweltbelastungen dazukommen, dann kann es sein, dass es dann sehr viel schneller kritische Schwellen überschreitet. Vermutlich. Man vermutet immer, in der Wissenschaft sagt man immer, oh, das Problem heutzutage, es ist nicht unbedingt unimodal, es ist nicht eine Sache, es ist vielleicht eine Mischung zwischen Pestiziden und Krankheitserreger, Varroa, und auch vielleicht schlechte Ernährung. Und ein schlechter Imker. Das hat immer eine Rolle gespielt und spielt noch immer eine wichtige Rolle. Ich denke, richtig. Allerdings würde ich eher sagen, es könnte sein, dass Interaktionen vorhanden sind zwischen diesen verschiedenen Faktoren. Wir haben Experimente durchgeführt anhand Pestiziden und Krüppelflügelvirus und wir sehen ab und zu eine Interaktion, etwas synergistischer negatives Effekt. Ab und zu nicht. Mhm. So, das ist nicht unbedingt, you know, ich würde nicht so eine Allgemeinung sagen, oh ja, Viren und Pestiziden zusammen reagieren. Mhm. Theoretischerweise stimmt das, aber in Praxis oder was wir gesehen, empirisch gesehen, in Experimente gesehen haben, es ist nicht unbedingt der Fall. Und ich würde eher sagen, das Problem ist 90%. Das der Problem. Außer Imkerei und Imken handelt sich bei Honigbienen in Europa, Varroa und Krüppelflügelvirus. Hm. Ich würde eher sagen, das ist das größte Problem. Ja, ja, das merken wir alle. Ich denke, alle wissen das, aber man sollte das betonen. So, Problem Nummer 1, Varroa und Viren. Und Nummer 2, Varroa und Viren. Und Nummer 3, Varroa und Viren. Und dann kommen andere Faktoren, wie Pestiziden, Neonicotinoiden, vielleicht eine Rolle. Schlechte Ernährung, so Intensivierung von Landwirtschaft, das führt zu weniger Tracht. Das könnte auch eine Rolle spielen, natürlich auch, könnte eine Rolle spielen. Aber fest belegt, so Varroa und ihre Milde. Aber das ist ja die wissenschaftliche Sichtweise und dann sagen die Menschen dann sehr schnell, da die Wissenschaftler sind sich ja nicht einig. Das ist aber ja, Einigkeit ist in der Wissenschaft was anderes wie im Alltagsverständnis. Also wenn man daran forscht, dann spricht man auch anders darüber, was sicher ist und was noch gut. Fraglich ist. Ja, es ist noch immer in der Wissenschaft, ich denke, aber eine offene Frage. Viele sagen, nö, nicht unbedingt Krankheitserreger, vielleicht auch, ich habe Kollegen, sehr gute Kollegen, die interessieren sich für Ernährung. Und sie sagen, ja, sie haben vergessen Ernährung. Und ich sage, ja, könnte eine Rolle spielen. Und ich muss sagen, ich habe nicht in diesem Bereich geforscht. Aber als ich 2010 hierher kam, nach Halle, habe ich Literatur gesehen, geguckt und gesehen. Niemand hat richtige Experimente durchgeführt, indem sie einen Controller und dann einen Virus angegeben haben oder Varroa angegeben haben. Ich habe gesagt, you know, warum ist das der Fall? Warum haben wir keine vernünftigen Experimente hier? Mhm. So viele Leute interessieren sich, so viele Wissenschaftler interessieren sich. Und deshalb habe ich gesagt, hey, wir machen Experimente. Wir nehmen Viren und wir kultivieren sie und dann nutzen wir sie rein at Virus Nummer 1, Schwarz-Königin-Virus, wie heißt es? Black Queen Cell Virus, auf Deutsch, Schwarze Königin-Virus. Schwarze Königin-Zellen-Virus. Schwarze Königin-Zellen-Virus. Wir haben Schwarze Königin-Zellen-Virus bekommen, so rein, Krüppelflügel-Virus Typ A, Genotyp A, rein, Krüppelflügel-Virus Typ B, rein, und wir haben die verglichen und gesehen, was für einen Effekt haben sie gegenüber Controller. Und da könnten wir, das war erstaunlich, ein sehr starker Effekt. So, die töten die Bienen wirklich. Was ist denn der Vorteil für den Virus eigentlich? Hat der auch irgendwelche Vorteile aus dieser ganzen Tour? Ich meine, er wird ja nicht alle Bienen umbringen, weil sonst ist er auch erledigt. Well, solange dass es andere Bienen umbringen kann, so das ist wichtig für einen Virus oder jede Krankheitserreger, ist, andere Wirte zu treffen. Ja, ja. Also Transmission ist am wichtigsten. Es muss mehr finden als sich selbst. So, es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Aber was hat er davon? Was macht der Virus? Ich meine, was ist denn sein Tagesgeschäft? Ich meine, er wird... um sich zu vermehren. Und das ist Tagesgeschäft von allen biologischen Organismen. Handelt er mit Öl oder nein? Also um sich zu das ist die bloße Existenz. Aber so ist es. so ist es auf der Welt. Robert, wir haben eine Psychologie und wir können ein bisschen anders denken. Aber wenn es rein um biologischer Erfolg sich handelt, je mehr, desto besser sozusagen. Je mehr Nachkommen, desto besser. Und bei Krankheitserreger, das bedeutet, je mehr Werte zu treffen. So je mehr, Werte zu treffen. So, Entschuldigung. Ja, also, Transmission ist am wichtigsten. Aber wenn ich zu viele treffe, dann, wenn alle Werte tot sind, dann bin ich auch erledigt. Aber das geht automatisch. Aber Evolution ist kurzsichtig. Es ist nicht langsichtig. Ach so, die denken wirklich nur an den nächsten Tag. Also die denken nicht. Was wichtig ist, was kommt am nächsten. Das ist kurzsichtig. Man sollte nicht denken, das ist großzügig und überlegt, dass eine Prinzessin Virus vorhanden ist und entscheidet, nein, mein armer Viren, sie müssen sich langsam vermehren, nicht so schnell. Es ist kurzsichtig. Ich weiß schon, die Evolutionsbiologen, die haben immer so schöne, kurze Sätze, was Evolution ist. Einer davon, der hast du einen weiteren gesagt, also die Evolution ist kurzsichtig. Ich kenne noch einen, die Evolution räumt hinter sich nicht auf. Wir haben also alle Spuren von Zeug. Absolut. Ja, sicherlich. Ich denke, im Genom von Menschen merkt man schon, dass es beeinflusst wurde von verschiedenen Krankheitserregern in 2.000, 3.000, 4.000 Jahre vor Christus. Merkt man schon, dass wir betroffen worden sind und wir uns alle tragen diese genetischen Merkmale von Resistenz von verschiedenen Krankheitserregern, die heutzutage nicht mehr wichtig sind. Und ich würde eher sagen, wenn wir uns 20, 30, 100.000 Jahre geben, werden wir auch Honigbienen finden. Noch immer in Europa, die resistent gegen Krüppelflügelvirus sind. Mhm. Ich gehe davon aus. Gibt es sie? Gibt es sie jetzt schon? Es gibt mehr als Gerüchte. Schon gibt es in Südschweden auf Gotland eine Population, die anscheinend relativ resistent ist gegenüber Varroa und ihre Viren auch. Das ist in Südgotland. In Frankreich gibt es eine Imker, so Ex-Wissenschaftler, Amerikaner, sagt, dass er Imkerei durchführt ohne Behandlung gegen Varroa, John Kefus. Und anscheinend funktioniert das dort. Auch eine Gruppe in Wageningen in den Niederlanden, anscheinend zwei Ex-Wissenschaftler haben viel mit Varroa sich gearbeitet und publiziert. Anscheinend haben sie eine Population von 200 oder 250 Honigbienenvölkern, die sie verwenden für die Bestäubung. Sie behandeln nicht gegen Varroa. Sie sagen, das funktioniert. Und ich komme aus England. Und da in Swindon gibt es einen Mann, der sagt, ich habe Honigbienen, ich habe sie nie behandelt. Und Imken in der Nähe helfen ihm mit, er ist relativ alt jetzt, aber sie helfen ihm mit. Und anscheinend ist eine Population dort, die resistent oder die man nicht behandeln muss gegen Varroa. Und das bedeutet auch vermutlich auch gegen Viren. Ich denke, in ganz Europa, ich weiß nicht in Deutschland, ob Leute sind oder in Bereiche es gibt, wo man das Varroa nicht behandelt bei der Imkerei. Aber man hört immer ab und zu von verschiedenen Gruppen, dass die eine Gruppe haben. Vermutlich denn, sicherlich gibt es sogenannte genetische Varianz innerhalb Populationen von Honigbienen für Resistenz oder Toleranz zu Varroa und ihre Viren. Absolut sicher gibt es. Na, wenn man die züchten, könnte man das ausbreiten, diese Merkmale ausbreiten. Das ist plausibel. Und ich denke, das ist eine Denkensweise heutzutage bei einem Wissenschaftler. Ich gucke jetzt Silvio an. Ich denke, Denkensweise ist es auch, dass man überlegt, wie kann man das Problem lösen? Vermutlich durch Selektion. Und das nicht so harte Selektion, indem man 90% der Bienen lässt zu töten, aber mit einer sanftiger Selektion könnte man das diese Merkmale, genetische Merkmale, Toleranz zu Varroa, erhöhen, nicht erhöhen. So, und jetzt müssen wir unbedingt, ich habe nur für einen Moment, auf den richtigen Moment gewartet, noch den vierten Mann am Tisch vorstellen, Silvio Erler. Erler, danke schön, dass du auch dabei bist, Silvio. Hallo. Warum schaut dich jetzt Robert an, wenn es darum geht, die zukünftigen Bienengenerationen Flügeldeformationsvirus fit zu machen? Also direkt arbeite ich nicht mit Virenkrankheiten oder viralen Krankheiten oder Varroa, aber Robert hat recht, wir haben in Deutschland jetzt zumindest in einigen Bereichen auch die Bestrebungen bei einigen Wissenschaftlern und auch in Bieneninstituten, dass Projekte jetzt sind mit natürlicher Selektion, dass eben genau so eine Population getestet werden auf ihre natürliche Resistenz oder erhöhte Überlebensrate gegen Viren. Sag, du bist auch Bienenwissenschaftler oder du bist Wissenschaftler an Insekten, an der Ökologie, an der molekularen Ökologie. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der molekularen Ökologie. Ja. Hast mit Hummeln begonnen? Hab mit Hummeln promoviert und arbeite jetzt aber schon seit über 5 Jahren mit Honigbienen und auch ihren Bienenkrankheiten. Bin aber mehr jetzt aus der Richtung ihr Immunsystem, angeborenes Immunsystem und auch das sogenannte soziale Immunsystem, also wie sie quasi durch Verhalten, durch Sammeln von Bienenprodukten, eben Propolis, Pollen und Honig oder Nektar, den sie dann zum Honig umwandeln, wie sie dadurch ihr Gesundheitssystem, die einzelne Biene beziehungsweise die Kolonie verbessern kann, auch gegen Krankheiten. Und ich arbeite die letzten Jahre jetzt aber mit Schwerpunkt mehr an den bakteriellen Bienenkrankheiten und da im Speziellen mit der europäischen Faulbrut, die in Europa auch eine ziemlich große Varianz hat, wie sie schädlich ist oder auch nicht. Also in der Schweiz und in England gibt es gut dokumentierte Studien, dass es die letzten 5 bis 10 Jahre vermehrt Fälle gibt und dadurch sie auch Völkerverluste haben. In anderen Teilen von Deutschland oder Europa gibt es dazu weniger bis gar keine Zahlen. Das hat auch verschiedene Ursachen dann. Und wenn du sagst, du arbeitest zu diesem Thema, das heißt, ihr habt am Institut Bienenvölker stehen, da gibt es einen Imker, der sich darum kümmert und du gehst dann auch immer hin und machst dann das, was du für deine wissenschaftliche Arbeit brauchst, auch selbst die Königin Käfen wiegen. Genau. Also ich habe einen Doktoranden, der bei mir seine Doktorarbeit jetzt macht, habe Studenten, die bei mir ihre Masterarbeit machen oder ihre Bachelorarbeit oder Forschungsgruppenpraktikum und die kommen dann halt zu mir und sagen, ich finde das Thema interessant und dann machen wir kleinere oder größere Projekte, je nachdem, wie viel Zeit sie halt haben, in denen wir jetzt zum Beispiel explizit im Sommer halt die Königin käfigen und dann quasi genau wissen, wie alt die Eier sind, dementsprechend auch die Larven, wenn die schlüpfen, wie alt die sind und dann machen wir damit Infektionsexperimente, dass wir sie also gezielt krank machen mit den Bakterien, die zum Beispiel eben die europäische Faulbrut auslösen und dann verschiedene Experimente machen eben mit Kontrollen, wo wir eben Kontrolllösungen nehmen und dann schauen, sterben sie eher oder später und dann analysieren wir derzeit eben verschiedene Honige, also monoflorale Honige, was für verschiedene charakteristische Substanzen dran sind im Honig, um dann in Zukunft zu testen, ob bestimmte Unterschiede, die diese Honige haben an Substanzen, ob die vielleicht auch einen Unterschied in Bezug auf das Gesundheitssystem der Biene auswirken, wenn man eben eine bestimmte, also wir haben früher schon zeigen können, wenn Bienen krank sind, wir haben das damals zeigen können für Nosema, dass sie dann verschiedene Honige bevorzugen und andere Honige eher nicht bevorzugen, wenn sie krank sind. Und dadurch aber auch die gesamte Anzahl an Sporen, die dann in so einer Biene drin sind, da tatsächlich auch reduziert wird, wenn Bienen einen bestimmten Honig essen. Das ist so mein Themengebiet, also auch Pathologie wie beim Robert, aber dann mehr aus der Seite Immunität, angeborene Immunität, Ökologie und das Sammeln eben von natürlichen Substanzen und das Eintragen in die Bienenkolonie und wie das helfen könnte. Und diese Bienen, die diesen Honig passend zu ihrer Erkrankung wählen, wissen das und machen das absichtlich oder die sind übrig geblieben und die anderen sind gestorben? Wir haben das auch im Laborversuch gemacht. Also wir konnten das auch noch nicht draußen direkt am Bienenstock machen. Mit den meisten Krankheiten ist es nicht so förderlich, wenn man das dann draußen macht, eben auch wegen der Übertragung zu Nachbarnvölkern. Also ich denke, Robert wäre nicht glücklich, wenn ich draußen meine Bienen infizieren würde und seine dann auch krank werden würden. Wir machen das unter kontrollierten Laborbedingungen, um eben erstmal zu schauen, welcher Faktor 1, 2 oder 3 überhaupt welchen Effekt hat, bevor man gleich alles auf einmal testet. Und dort war es so, dass wir Einzelbienen getestet haben und die konnten sich immer entscheiden zwischen verschiedenen Honigen und haben halt einen bestimmten bevorzugt. Warum sie das tun und wie sie das tun, wissen wir noch nicht. Wir vermuten, dass es schon damit zusammenhängt, also Honige riechen ja auch unterschiedlich, durch ihre volatilen Substanzen. Und dass darüber vielleicht die Biene eine Grundentscheidung trifft, aber das müssen wir jetzt erst mit zukünftigen Experimenten wirklich beweisen, ob Bienen die Stoffe wirklich unterscheiden können und ob sie dann bewusst eine Entscheidung treffen, dahin zu gehen. Bis jetzt ist das eine Spekulation, sag ich mal, dass das die Biene höchstwahrscheinlich kann. Also wir wissen ja auch, dass wenn sie sammelt, dass sie dann auch sich, also chemisch mit orientiert natürlich, nach bei ihren Trachtpflanzen, bei einigen zumindest, die sehr starke Duftstoffe ausstrahlen. Ja, wenn ich Halsweh habe, dann trinke ich auch eher Kamillentee als Coca-Cola. Aber genau. Und das hat mir auch nicht wirklich jemand gesagt. Na, aber irgendwie hat man das schon sicher gesagt. Na gut, aber es gibt so drei Fragen, die sind noch aufgetaucht, mit denen ihr euch beschäftigt habt. Das eine ist die Übertragung. Können Arbeiterinnen durch das, was sie der Königin füttern, auch Viren übertragen, wenn ich das richtig verstanden habe? Robert. Sag das können the so Arbeiterinnen the füttern die Königin, yeah. Können da auch Viren übertragen werden? Wahrscheinlich. Das ist aber auch eine Frage, der ihr nachgeht. Wahrscheinlich. Wir wissen sicherlich in Experimente, dass Arbeiterinnen bei Fütterung von anderen Arbeiterinnen durch Trophallaxis Viren übertragen. Trophallaxis ist? Trophallaxis, wenn zwei Arbeiterinnen miteinander Futter schmutziges Besteck austauschen. Okay. Ja, das ist so genannt. Das war eine Frage. So, Und das wissen wir. Nun, ob Königinnen das bekommen, wissen wir nicht. Allerdings wissen wir bei Roberts Völkern, dass zwei Königinnen waren betroffen mit Viren. Wir haben denn dieses Jahr Königin von Robert bekommen, hat Königinnen ausgetauscht. Wir haben gesagt, bitte, können wir die Königin anschauen? Gucken wir, ob die belastet worden sind mit Viren und Arbeiten von denselben Völkern. Und in zwei Völkern kamen Krüppelflügelvirus vor, nicht bei vielen Arbeiten, aber bei einigen. Und ich denke, vielleicht sogar zwei, aber sicherlich bei ein, die Königin war auch infiziert. Nun, wir wissen, das ist auch alles korrelativ. Wir wissen nicht, ob die Königin infiziert worden ist und infizierte Eier gelegt hat, weil das funktioniert auch, dass die Eier dann infiziert mit Krüppelflügelvirus und dann die Nachkommen Krüppelflügelvirus haben. Auch, ja. Das gibt's auch, ja. Mhm. Wir wissen nicht, ob das der Fall ist oder ob die Arbeiterinnen infiziert worden sind von Varroa-Milben, so Viren bekommen hatten von Varroa-Milben zum Beispiel und dann die Königin infiziert. Wissen wir nicht. Da muss man Experimente ansetzen. Das ist immer die wissenschaftliche Geschichte mit Korrelation, gleichzeitiges Auftreten und Ursache-Wirkung, das eine bedingt das andere. Ja, deshalb haben wir immer Experimente hier durchgeführt. Experimente. Kausalität zeigen können und nicht nur Korrelation. Ja, ja. Und dieser Wissenschaftsfeld ist voll mit Korrelationen. Oft ist es sehr schön mit Und die Presse ist voll mit Korrelationen. Absolut sicher. Ja. So das viele Störche, viele Kinder. Ja. Genau. So. Silvia, ich wollte noch fragen, ich habe eine der Geschichten, du hast gesagt, Sex Cells, homogenes Mixen von Sperma für die Bienenzucht, war ein frühes Thema von dir. Um Gottes Willen, was ist das? Homogenes Mixen von Sperma für die Bienenzucht? Das ist tatsächlich relevant, um auch nochmal auf das Thema eben mit der Varroa-Resistenz zum Beispiel zurückzukommen. Also der Ansatz war, wir haben da mit einem Imker zusammengearbeitet, der das schon seit Jahren macht. Der sammelt also von bestimmten Drohnen das Sperma ab und mischt das im großen Volumen. Das bedeutet also bei ihm bis zu 3 Milliliter Maßstab, also wirklich sehr, sehr viel. Und dann besamt er im Rahmen seiner Züchtergruppe eben, diese Züchtergruppe züchtet eben auch für Varroa-Resistenz beziehungsweise für das Verhalten, infizierte Puppen zu entfernen vom Bienenstock. Ja. Und er besamt dann Königinnen mit eben einem bestimmten Volumen von diesem gemischten Sperma. Und dadurch erhofft man sich, dass man eben eine hohe genetische Diversität hat, um quasi halt Inzucht zu vermeiden, wenn man nur ganz wenige Drohnen nehmen würde. Und man sammelt halt eine große Anzahl von Drohnen von verschiedenen Populationen oder Kolonien, die resistent sind, die also das gezeigt haben im Experiment oder einfach durchs Öffnen von Zellen und Zählen, okay, da gibt es wenig Milben. Dann sammelt man von denen die Männchen, mischt das und besamt da wieder Königinnen, was also für langfristige Zucht gesehen besser ist, als immer nur ein oder zwei Männchen zu nehmen für das Sperma und dann nur eine Königin zu besamen, weil man so viel mehr gleichzeitig besamen kann für eine langfristige Zucht. Also gerade bei Varroa ist es nun mal eine langfristige Sache, dass man es eben aktiv durch die Zucht versucht oder durch Selektion, wie Robert auch schon gesagt hat. Und da ist das eine elegante Methode, die genetische Varianz hochzuhalten und trotzdem viele verschiedene nutzen zu können für eine Besamung, die trotzdem vielleicht potenzielle Gene für diese Toleranz, die dann zuständig sind, oder Resistenz mit zu übertragen. Das ist so das Gegenteil einer Belegstelle, wo man dann wirklich... Ja, das ist quasi das, die vereinfachte Belegstelle manuell. Wenn man eine Inselbegattung jetzt machen würde zum Beispiel, würde man sich ersparen, weil man würde einfach alle Drohnen einsammeln, mischen und dann die Königin damit zusammen. Und der Kollege macht das dann... Aber von den gewünschten Die gewünschten von gewünschten. Man kann das natürlich für ganz viele Sachen machen. Man kann auch mischen, dass man sagt, man möchte jetzt also ein bisschen friedvollere Bienen haben und dass sie noch ein bisschen mehr Honig produzieren, und kann natürlich auch theoretisch zumindest so einen gewissen Prozentsatz von jedem ein Drittel zum Beispiel reinmischen. Und wir haben eben geschaut, ob diese Mischung wirklich homogen ist, wenn er mischt, ob am Ende die Arbeiterinnen oder die armen Bienen genau in dieser unterschiedlichen Mischung auch vorhanden sind, nachdem die Eier gelegt wurden. Und das war auch der Fall. Also die Mischung, die er macht, ist auch wirklich homogen. Also man findet dann auch von jedem, was man reingegeben hat am Vater, so und so viel Prozent Kinder auch am Ende wieder mit eben Hilfe molekularer Methoden. Und was hat das jetzt für einen Vorteil dann, wenn ich diese vielen Kinder habe, die eben genauso vermischt, gemischt molekular genetisch sind? Das kommt auf die Fragestellung an, warum ich wie mische. Okay. Und dass ich eben dann auch verschiedene habe, die spezialisierter auf eine bestimmte Aufgabe halt auch im Bienenstock sind. Und was hast da du gemacht? Wir haben die molekularen Analysen gemacht, also mit einer Studentin von mir. Wir haben quasi wie einen Vaterschaftstest gemacht. Also wir haben diese Mischung analysiert mit Hilfe des Vaterschaftstests, also wie viele Väter sind drin. Ja. Und dann haben wir quasi von dem Nachwuchs der Königin, also haben wir Brutproben genommen aus dem Bienenstock und haben da dann einzelne Puppen uns angeschaut, okay, wer ist der Vater, weil wir wussten ja, wer die Mutter ist. Ja. Und das haben wir über zwei Generationen hinweg analysiert. Also ihr wisst, wer die Mutter ist, und dann habt ihr molekular analysiert, wer der Vater ist. Wie soll man sich das feststellen, vorstellen? Ihr nehmt so eine Arbeiterbiene und werft sie in ein Reagenzglas, schüttelt es, und dann kommt ein Laborant, der noch etwas Voodoo macht, und nach einer halben Stunde ist das fertig? Oder das dauert länger als eine halbe Stunde. Das Reagenzglas ist heutzutage meistens ein kleines Plastikgefäß, aber im Prinzip kann man sich das schon so vorstellen. Ja. Und wir nehmen meistens nur ein Bein. Also ein Teil des Körpers meistens, wo viel Muskelgewebe drin ist, weil dort auch viel Erbgut drin ist. Okay. Dann gibt man verschiedene chemische Lösungen dazu, und dann dauert, bis man dann an die DNA-S kommt, das dauert so 2 Stunden. 2 Stunden. Dann macht man noch eine Folgereaktion von 2,5 Stunden, also mit wieder anderen Chemikalien, wo dann aber schon die Marker drin sind für die Vaterschaftsanalyse. Gibt es ganz viele, und je nachdem, wie groß die sind, wissen wir dann, ob Vater A oder B. Und diese Reaktion wird dann wieder ein anderes Gerät gegeben, und das macht dann die endgültige Analyse, wo wir dann die bekannten Bilder sehen, die man vielleicht auch aus dem Fernsehen von CSI oder sowas diese kennt, wo dann diese Striche kommen. Das ist diese Polymerase-Kettenreaktion, ist das? Wo man dann ein bestimmtes Gebiet einfach vervielfältigt, damit man es dann auch wirklich ablesen kann. Und dann sehe ich anhand dieser Striche, wie groß der Strich ist, und dann vergleiche ich, ob der Strich zwischen dem Kind derselbe ist mit Vater A oder B. Weil mit der Mutter sollte er dann zumindest immer übereinstimmen, bei denen aus einer Kolonie zumindest. Aber ich meine, schlimmstenfalls 50.000 Mal. Also wir machen es, also wir haben das Experiment erstmal gemacht mit 35 Tieren aus einem Bienenstock, um erstmal generell zu schauen, wie die Verteilung in dieser kleinen Menge ist. Es ist ja nicht ganz kostenneutral. Was kostet sowas? Ich meine, 5 Euro? Keine Ahnung. Du kannst laut sprechen. Vielleicht 200 für 35 und mal 4,8 Mark ist vielleicht 200. Ich weiß es nicht. Also es ist auf alle Fälle nicht günstig. Also man fängt immer mit einer gewissen Mindeststichprobe an. Ja. Wenn man gar nichts sieht, dann macht man es vielleicht nicht weiter. Und wenn man eine Tendenz sieht, nimmt man mehr Proben. Und wenn man es schon mit der Mindestmenge sieht und das eindeutig ist im Vergleich zu Kontrollen, dann kann man noch mehr machen, aber höchstwahrscheinlich wird der Informationsgehalt nicht größer dadurch. Es ist immer ein bisschen abhängig von der Fragestellung, wie man analysiert. Aber da geht es dann wirklich um Budgets, und der Professor muss das bewilligen und der Dekan muss den Professor das bewilligen und so weiter. Wir haben unsere eigenen Forschungsgelder teilweise, die man aber beantragen muss. Also ich habe für meine Forschung jetzt mein eigenes Geld beantragt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ist das schon ein Drittmittel? Das ist ein Drittmittel. Ja, also wie in Österreich beim FWF ist das dann. Ja, genau. Und darüber bezahle ich auch meinen Doktoranden und auch meine eben Chemikalien. Und also die Geräte sind mir gestellt in der Arbeitsgruppe, wo ich bin, aber für die Chemikalien, die muss ja jemand bezahlen. Ja, ja, klar. Die Universitäten geben jetzt nicht ganz so viel Geld unbedingt für Forschung aus. Es gibt ein gewisses Budget, aber die meisten Forschungsgelder kommen über Drittmittel, sowohl für Robert als auch für mich. Aber mir ist zuerst eingefallen, als AIDS, HIV-Virus entstanden ist, dann war wirklich weltweit alle aktiv, um genau dieses Problem zu lösen. Und man hat dann im Wesentlichen das Problem jetzt im Griff, also im weiten Maße. Aber das wäre ja auch so ein Fall, wo man sagt, okay, die Honigbienen weltweit sind so in einer Problemstellung, die eigentlich Analogie, es gibt keine Todesfälle an Menschen, ja, aber Kolonien, also wenn dieses Problem gelöst wird, wenn man da wirklich einen Haufen Geld drauf wirft, wäre das erledigt. Wir haben schon Lösungen, oder sie sind schon vorhanden, kurzfristiger, langfristiger sind bei der Selektion, würde ich sagen. Kurzfristig haben wir Methoden, Varroa zu bekämpfen, und die sind relativ effektiv. Das Problem ist, dass man koordinieren muss in einem Bereich, in einem Standort. Es lohnt sich nicht, wenn zum Beispiel Robert seine Völker behandelt und wir nicht und unsere Völker sind in der Nähe. Ja, ja. Oder umgekehrt, weil all die Varroa-Milben bei uns würden dann zu seinen Völkern einwandern, später, oder nicht alle, aber viele. So, das ist so bei der Koordinierung zwischen Imkern ist ein wichtiger Punkt. Das wäre hilfreich, um kurzfristig die Belastung von Varroa zu senken an Völkern. Das könnte man jetzt schon tun. Das Problem ist, wenn man Völker behandelt, vielleicht zwei Wochen später, drei Wochen später, nimmt man diese Pyrethroiden oder was raus oder je nachdem, was man verwendet hat. Aber dann kommen viele Varroa-Milben, vor allem im Herbst, wieder rein. Mhm. Und dann ist man wieder mit einem Volk nicht voll belastet, aber schwer belastet mit Varroa. So, das ist Koordinierung, mhm, wäre eine Sache. Das ist etwas kurzfristig. Das Problem ist, Varroa evolviert Resistenz gegen Mittel, die wir verwenden. Auf genetischer Basis macht die das. Ja, ja. Das ist schon bekannt. Gut bekannt. Und die Varroa-Milbe selbst, nicht die Viren. Die Varroa-Milben, was die Viren machen. Niemand kämpft gegen die Viren. So, Varroa-Milben selbst. So, langfristig muss man was anderes ausdenken. Bei Viren und auch bei Varroa gibt es im Sicht Methoden, Chemikalien, sogenannte RNSi Technologie, wie man das auf Deutsch spricht, weiß ich nicht. Aber anhand RNS, doppelsträngiger RNS, kann man füttern, um die Honigbienen füttern, um die Varroa-Milben zu töten oder die Viren zu töten auch. Das funktioniert auch. Nun, ob es erlaubt ist in Deutschland, weiß ich nicht. Zumindest in Amerika, im United States of America, ist es schon in Clinical Trials verwendet werden und Publikationen sind schon vorhanden. Das funktioniert. Das Problem ist, es ist teuer. Einerseits. Zweitens muss man das ständig geben. So nicht nur einmal, aber mehrfach. Und man möchte nicht, dass es im Honig verlangt auch. So, das ist problematisch. Und Nummer drei, wenn es schief geht. Also dann nicht, wenn es schief, aber lang, das wäre eine lange Sicht. Aber langsichtig haben wir schon darüber gesprochen. Selektion. Ja, ja. So dass wir dass die Bienen selbst erkennen. Merkmale der Biene, dass wir aufheben, wie kann man das formulieren? So, das fördern. Fördern, danke schön. Das ist ein gutes deutsches Wort. Okay. Wie sagt das auf Englisch? To select for. Yeah. To select for these excellent traits that they have. Mm-hmm. Aber die müssen Merkmal. Aber die müssen natürlich genetisch sein. Ja, ja. Wenn sie können nicht nur umweltbedingt sein. So, dass wenn jemand in einem Standort sagt, oh, meine Bienen haben keine Varroa. Ja, aber wenn wenige Varroa vorhanden sind oder vielleicht komische Chemikalien in der Umgebung sind und deshalb sind keine Varroa-Milben dort, denn das spielt keine Rolle. Es muss ein genetisches Faktor sein, mhm, in den Bienen, die einen Vorteil bringt für die Bienen, gegen Varroa sich zu kämpfen. Mhm. Oder die Viren. Ihr habt euch ja auch angeschaut an eurer Gruppe, wie denn aus der Fütterung von Gelée Royale die Königin wird. Und das hat sich in Japan auch schon wer angeschaut. Ihr seid auf ein anderes Ergebnis gekommen. Stimmt das? Also ich selber habe das nicht gemacht, aber eine Kollegin von mir hat das gemacht. Und zwar Anja Butstedt. Mhm. Der japanische Kollege, der Herr Kamakura, der hat es 2010, glaube ich, veröffentlicht, dass er ein bestimmtes Eiweiß aus dem Gelée Royale identifiziert hat und dass nur dieses dafür zuständig ist, dass sich aus der Larve, die gefüttert wird mit dem Futtersaft der ersten Tage und durchweg, die Königin wird durchweg mit dem Gelée Royale gefüttert und Arbeiterinnen und Drohnenlarven ab Tag 3 kommt dann noch Honig und Pollen dazu. Und das dazu führt, dieses eine Eiweiß, dass daraus eine Königin veröffentlicht in der Fachzeitschrift mit verschiedenen anderen Experimenten dazu. Und dann, also er hat das auch noch mit Fliegen gemacht und mit anderen Sachen. Und dann die ersten Jahre danach hatten dann schon andere Studien gezeigt, dass Teile seiner Ergebnisse nicht so gut wiederholbar waren. Was immer ein bisschen schwierig ist, man hat nicht exakt dasselbe Gelée Royale, was er hatte. Man hat vielleicht eine andere Bienenrasse gehabt. Also bei sowas sollte man immer erstmal anschauen, warum funktioniert es bei mir nicht genauso wie bei ihm. Und dann wirklich versuchen, das genauso zu machen, wie er das macht. Und die Kollegin von mir hat es genauso gemacht, dass sie dann versucht hat, das genau wie er das gemacht hat, nachzukochen mit der Biene, dass sie das eben füttert. An Larven, eben Larvenaufzucht, wie wir vorhin schon gesagt haben, also Königin, Käfigen, dann Larven nehmen vom Rahmen und dann ziehen wir die im Labor in quasi Plastischalen, ziehen wir die groß bis zum Schlupf und dann wurden die quasi vermessen und also ob die Größe zu einer Königin passt, ob sonstige körperliche Eigenschaften wie die Krümmung des Staches, Mandibelhaken, also sehr spezifische Charakteristika, die eine Königin oder eine Arbeiterin hat. Und da hat sie dann im Endeffekt einfach gezählt, okay, wie viele finden wir von jedem? Und wenn wir Bienen im Labor aufziehen, kommt aber ganz häufig der Fall, wo dass wir nicht ganz eindeutige Tiere kriegen, die also nicht 100% eine Königin sind oder 100% eine Arbeiterin, sondern so ein bisschen dazwischen bei manchen Charakteristika. Und diese haben wir dann, oder hat sie dann auch eben nur ähnlich benannt, also Königin ähnlich oder Arbeiterin ähnlich. Und er hat zum Beispiel gar keine davon gefunden. Und dann ging das hin und her und dann irgendwann konnte sie zeigen, wenn sie das quasi nicht mit im Futter hat, das Eiweiß, dann kommt trotzdem Königin. Und er konnte zeigen, dass das unbedingt nötig ist, dass eine Königin entsteht. Und das war dann so der erste Punkt, dass das halt nicht genau übereinstimmte. Genau, und dann hat sie quasi verschiedene Folgeexperimente gemacht zu seinem noch. Und jetzt haben wir quasi Meinung A und Meinung B. Und jetzt muss die wissenschaftliche Gemeinschaft entscheiden, okay, welche Experimente sind für mich nachvollziehbarer, welche Ergebnisse vor allen Dingen. Er hat sich dann auch nochmal dazu geäußert und hat natürlich gesagt, ja gut, ihr habt das jetzt aber ja nicht ganz genauso an dem und dem Punkt gemacht, wie er das gemacht hat. Steht man da in herzlicher Verbindung oder hasst man sich da? Also ich glaube, emotional ist es nicht unbedingt immer, weiß ich in dem Fall jetzt auch nicht, da ich ihn nicht kenne und nicht weiß, wie er das jetzt sieht. Nicht unbedingt förderlich aber oder egal? Wolltest du sagen? Also primär ist Wissenschaft eigentlich, man hat Ergebnisse, die werden in einer Fachzeitschrift angenommen, wenn sie nachvollziehbar sind und dann gibt es eben jemand anders, der was anderes rausfindet und dann wird auf dieser Ebene das versucht eigentlich zu kommunizieren, dass man darauf antwortet, zum Beispiel in derselben Zeitschrift und sagt, ja, aber ich habe neulich das und das Experiment gemacht, vielleicht sollte man das in Frage stellen oder noch was anderes wiederholen. Also das wird versucht, in der Gemeinschaft dann quasi zu diskutieren auch. Also im Zweifel auch noch auf einer Fachtagung, wenn man sich trifft und die Möglichkeit hat. Aber das wird schon auf der Ebene, wie wir das alle eigentlich gewohnt sind, sachlich diskutiert. Und auch mit Interesse verfolgt, wie wird die Geschichte ausgehen? Das kommt drauf an. Manchmal ja, manchmal nein. Aber im Prinzip verfolgen zumindest die anderen aus der Wissenschaftsgemeinschaft das schon sehr. Aber das heißt, dieses Experiment konnte eben nicht genauso nachgestellt werden. Ihr habt Königin-ähnliche, was eigentlich auch neu erscheint, oder? Von dem, nein, das weiß man schon. Also das gab es schon in ganz vielen früheren Studien, dass wenn man im Labor eben aufzieht, also nicht im Bienenstock, dass man dann immer einige Formen kriegt morphologisch, die nun nicht hundertprozentig dem entsprechen. Weil im Bienenstock werden die von den Arbeiterinnen erledigt oder ausgeräumt? Bienenstock wird auch nicht aus jeder Königin Larve eine Königin am Ende. Man wundert sich, dass auch da unter natürlichen Bedingungen werden auch gewisse einfach aussortiert im Bienenstock. Aber da gibt es ganz wenige Studien. Also da gibt es wirklich sehr wenige, wo Leute das verfolgt haben im Bienenstock, wenn mehrere Königinzellen parallel waren, wie viele dann wirklich am Ende auch geschlüpft sind von den Königinnen und wie die aussahen, weil das halt technisch sehr aufwendig ist und im Normalfall würde ein Imker diesen Aufwand nicht betreiben. Die stärkste überlebt, schlüpft und schwärmt im Zweifelsfall auch, dass wir nicht unbedingt wollen, aber weg mit der Hälfte und dann geht die nächste Generation los. Und die Geschichte ist jetzt gerade im Entwickeln, im Weiterschauen, wie es wird. Die Kollegin schaut jetzt weiterhin, was diese Eiweiße sonst für Funktionen haben. Also das sind die Major Royal Jelly Proteine, das sind 9 Stück, die gefunden wurden im Erbgut der Biene und in dem Gelée Royale sind davon auch 5, glaube ich, gerade. Ja, 5 drin. Und sie schaut jetzt weiterhin, was die biologische Funktion von diesen ist, weil irgendeine Funktion müssen sie ja haben. Mhm. Sie kann eine Ernährungsfunktion haben oder tatsächlich auch eine Entwicklungsfunktion durch die unterschiedliche Fütterung. Aber das wird man jetzt sehen, ja. Und was sind so deine Fragen, deine zukünftigen, an denen du arbeitest? Also ich werde oder würde gern zumindest weiterhin mich damit beschäftigen, wie Bienen unter natürlichen Bedingungen eben auch gesund bleiben können oder wenn sie krank sind, sich selbst heilen können oder eben kurieren können. Also wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt oder in die Apotheke, bekommen ein Medikament und ob Bienen theoretisch zumindest mit dem, was ihnen natürlich zur Verfügung steht, ob sie das können und was mit ihrem Körper, mit ihrer Physiologie dann passiert, wenn sie das eben zu sich nehmen. Dass man eben messen könnte zum Beispiel, dass ihr Immunsystem dann stärker oder schwächer ist, nachdem sie bestimmte Sachen zu sich genommen haben. Und das kann, muss, sollte man für unterschiedliche Krankheiten sich schon anschauen, weil wenn man es nur für eine Krankheit zeigen kann, heißt es nicht automatisch, dass es für alle anderen Krankheiten derselbe Fall ist. Also gerade zum Beispiel für Viren, mit denen Robert arbeitet, ist es immer schwieriger, zumindest wenn man mit natürlichen Bienenpopulationen arbeitet, weil man auch immer viele verschiedene mit drin hat. Es ist ja meistens nicht nur ein einzelner Virus in Bienenstock. Also es gibt dann halt ganz schnell immer mehrere Ebenen, die man dann auf einmal hat, dass man eben sagt, mehrere Viren und dann kommt, was ich noch, Umweltgift dazu und dann Mangelernährung, was Robert schon angesprochen hat. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten für die Zukunft, wie man das noch angehen kann. Und die amerikanische Faulbrut ist auch noch ein Thema. Also amerikanische Faulbrut ist auch ein Thema. Die europäische hast du. Da haben wir Kollegen in Hohenneuendorf in Berlin, die daran sehr akribisch arbeiten, um wirklich zu verstehen, was passiert in der Biene, wenn sie infiziert ist auf molekularer Ebene mit dem Bakterium im Darm. Da haben sie letzten Jahre ziemlich viele gute Sachen da veröffentlicht, um wirklich die Mechanismen auch zu verstehen, wo wir bei der europäischen Faulbrut de facto noch am Startpunkt sind. Und das machen die Kollegen schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das gibt's ja, in Deutschland gibt es ja so eine Bienenforschungslandschaft, die man immer wieder als Österreicher auch mitkriegt. Also das Bienenforschungsinstitut in Celle, ja, oder Hohenheim ist ein Thema. Hohenneuendorf, das ist bei Berlin. Ihr ja auch. Wir sind kein staatliches Bieneninstitut. Nee. In den neuen Bundesländern ist Hohenneuendorf in Berlin zuständig. Die alten Bundesländer haben alle ihr eigenes Institut. Und deshalb ist es, du hast recht, Lothar, dass Deutschland ist sehr interessant. Es gibt viele Forscher hier, die an Bienen interessieren, mit Bienen arbeiten. Deshalb bin ich hierher gekommen auch. Teilweise, ja, weil es ist interessant. Ich hatte viele Kollegen hier in Deutschland und deshalb habe ich gedacht, oh, interessant wäre es denn, in Nähe zu denen zu sein, wie zum Beispiel Nähe zu Silvio und die Gruppe, in dem Silvio arbeitet. Deshalb bin ich nach Halle gekommen. Oder nach Deutschland und Halle. Du bist einer der Gründungsmitglieder der integrativen Biodiversitätsforschung, IDIF. Richtig, ja. Das handelt sich um Biodiversität, wie man hört. Das ist natürlich Vielfalt. Es ist Vielfalt, Biodiversität von Genen innerhalb einer Art, zu Arten innerhalb Biotopen und zu Biotopen auch. Das ist, was Biodiversität entspricht. Und formal definiert auch von der Rio Summit. Nun, die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, dieser Hauptdrittelmittelangeber in Deutschland, hat entschieden vor einigen Jahren, vor 7 Jahren, Geld zu investieren in ein Institut. Über den Verlust von Biodiversität zu erforschen. Und eine Gemeinschaft von Universitäten Leipzig, Jena und Halle hat das war eine Konkurrenz, sozusagen. Wir haben ein Projekt vorgeschlagen und es ist genehmigt worden. Und deshalb kam zu Leipzig vor 6 Jahren das Institut, wird gegründet und ist eigentlich Teil der Universität Leipzig, aber Mitglieder sind Universitäten in Jena und Halle und auch andere Institute, Max-Planck-Institute in der Nähe und das Umweltforschungszentrum auch, was auch in Leipzig und Halle vorhanden ist. Und die sind Mitglieder, es gibt rund 200 Mitglieder dort und die erforschen Biodiversität. Integrativer, weil es um Interaktionen sich handelt zwischen Menschen und Biodiversität, zwischen Ebene der Biodiversität, zwischen wir sind Pflanzen und Insekten und Räuber und so. So, das ist alles integrativ. Bauer, Sie das Bauern und Imker. Auch und spielt eine Rolle. So, es gibt eine Gruppe dort, die interessieren sich für Citizen Science und Verknüpfung mit Gesellschaft. Und sie werden bald eine Professor für Environmental Economics, Umweltökonomie etablieren in den kommenden Monaten. So man sieht, oh, sie wollen, so was ist integrative Biodiversität? Es gab es noch nicht. Die wollen das etablieren und diese Wörter etablieren als was Neueres, um den Verlust von Biodiversität, was noch immer vorhanden ist, ich denke in den letzten, wir verlieren ständig Arten von der Welt und wir verlieren ständig Habitate von der Welt. So, und die wollen das teilweise erforschen und letztendlich auch hemmen. Aus deinem Mund, warum sind viele Arten wichtig? Weil sie unterstützen unser Leben. Wir Aber atmen, wenige Arten, mein Gott, sonst hat wenige Arten. Ja, aber was passiert? Es ist eine Versicherung für uns, wenn mehrere Arten vorhanden sind, die eine bestimmte Dienstleistung uns geben. Ohne Biodiversität leben wir nicht hier. Von was atmen wir? Sauerstoff. Woher kommt Sauerstoff? Von Pflanzen. Und ja, aber was ist das Argument für verschiedene Pflanzen? Es würde ja reichen, eine Pflanze. Sagen wir, dass es um einen Klimawandel sich handelt. Einige Arten werden aussterben. Wenn wir mehrere vorhanden sind, einige werden überleben. Ah, so eine Biodiversität, wenn uns eine Versicherung, eine Versicherung da vorhanden ist. Es genauso passt immer jemand dazu. Es wäre besser, so zukünftig zumindest, vielleicht heutzutage spielen viele Arten, vor allem die selten sind, spielen nicht unbedingt eine bestimmte, liefern nicht unbedingt eine wichtige Dienstleistung, weil sie sehr selten vorhanden sind. Aber in Zukunft, in 50 Jahren, in 100 Jahren, wer weiß. Und auch, ich denke, wir haben eine moralische Verpflichtung, eine ethische Verpflichtung, um die Arten zu erhalten. Wir sollten nicht Dodos, und wir haben schon Dodos ausgerottet und Thylacines von Australien ausgerottet, also Tasmanian Wolves. Aber wir sollten, das ist schade, die kommen nie wieder zurück. Aber wir sollten probieren, zumindest wenn es geht, so viele Arten zu erhalten wie möglich. Ich denke, meine persönliche Moralität natürlich. Aber man muss sagen, wie bekommen wir Erde und Fertilität in der Erde von verschiedenen Tieren und vor allem Mikroorganismen, aber nicht nur Mikroorganismen, Makroorganismen auch, Ameisen und Wärmen und so weiter. Wir brauchen Biodiversität und das ist frei zu uns gegeben. Es ist nicht frei, es ist frei momentan, aber es gibt nur eine bestimmte Menge von Wärmen und so weiter und Würmer, Entschuldigung, nicht Wärmen, Würmer. So, wenn wir das Land zu viel benutzen, dann sterben sie. Und wo keine Ameise, da kein Ameisenbär. Ich meine, das geht ja nach oben weg. Ja, also, auch, ja, ja. Man hat jetzt zwei Stichworte, Insektensterben in Deutschland. Was war das jetzt für eine Geschichte? Da hat man dann schnell wie heißt der Deutsche Naturschutzbund, vorgeworfen, dass das aufgebläht ist und so weiter und nur für die Presse. Was ist Insektensterben aus eurer Sicht? Und ich glaube, Vögelsterben war dann gleich auch mit dabei. Ja, ja, das war Bundesumweltamt. Bundesumweltamt hat das hat das weiter verbreitet. So, und ich denke, sie haben auch die Arbeit teilweise unterstützt. Das war Entomologen in der Nähe von Krefeld und Umgebung und sie hatten verschiedene Falltrappen ausgelegt und über Ich denke, das war seit 87. Das bedeutet 25, 27 Jahre lang. Mhm. Was Sie bemerkt haben, ist, dass die Anzahl, die Biomasse, die Masse an Insekten runtergefallen ist, 75%. Ja, aber ist das so? Das ist ja dramatisch. Da müsste es ja jeder von uns jetzt schon eigentlich aufstehen und sagen, wir müssen jetzt etwas machen. Also 75% richtig. Biomasse. Es ist viel. Allerdings, es war nur eine, kann man sagen, eine Zufallsstudie. Die haben nicht unbedingt die Umweltfaktoren gemessen, nur die Biodiversität an bestimmten Standorten gemessen. So, man sieht, dass was schlecht passiert ist. Warum, weiß man nicht genau. Mhm. Ich denke, wir haben alle, ihr seid zu jung, aber ich bin viel älter und ich kann mich erinnern, als Kind habe ich öfters Schmetterlinge und Motten im Nachts gesehen und viele Spinnen und heutzutage weniger. Das ist sehr persönlich, nicht wahr? Das ist eine Idiosynkrasie von mir. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber die Daten, letzte Woche publiziert worden sind, zeigen eigentlich genau diesen Fall. Und so, ja, ja. Vermutlich ist das der Fall. Wir sollten Angst haben, richtig. Ich denke, weil Insekten unterstützen viele Food Chains, Futterketten, könnte man sagen. Ökologische Ketten. Eine Riesenmasse an Biomasse ist in der Luft durch Insekten. Ja, ja. Und absolut. Wenn das weniger ist, das muss ja irgendwo auffallen. Ja. Ja, ja. Und ich denke auch, handelt es sich auch, dass viele Vögel, die meisten Brutvögel, als Kuchen fressen Insekten. Mhm. Und es ist kein Wunder, dass wir einen Rückgang an verschiedenen Singvögeln haben. Mhm. In Deutschland, sowohl in Großbritannien. Na. Aber ich denke, da kommen auch wieder andere Faktoren mit dazu, wenn man weniger Nistmöglichkeiten hat. Zumindest zum Beispiel beim Hausspatz ist es ja gezeigt worden, mit in einer der ersten Studien, dass er in den Großstädten viel weniger Nistmöglichkeiten hat als vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt, es ist dann wie immer eine Kombination aus, ich habe weniger Nistmöglichkeiten, ich habe vielleicht eine Mangelernährung oder zu wenig Nahrungsmittel im Generellen, um mich zu reproduzieren oder um mich ausreichend zu reproduzieren, um in der Region stabil zu überleben. Deswegen denke ich auch, so eine Studie, wie wir sie gerade besprochen haben, sind nötig. Aber auch da sollte man genau schauen, was wurde gemacht, was waren die Bedingungen, um die Fragestellung wirklich genau zu beantworten. Und meistens findet man doch einen Ansatzpunkt, dass man sagt, okay, man hat vielleicht aber den und den Faktor gar nicht unbedingt betrachtet in der Studie. Also ich meine, die Aussage ist ziemlich plakativ, 75% sind weg. Ja, Medien. Aber die Frage ist, messe ich das jeden Monat? Messe ich das immer zur selben Zeit im Monat? Mache ich das über 27 Jahre jeden Monat, immer am ersten Montag? Oder gehe ich da nur einmal alle 5 Jahre hin, im Frühjahr und einmal im Herbst? Also es sind so viele Faktoren, die man bei sowas kritisch hinterfragen sollte, woher kommt die Zahl? Wir haben einen Rückgang, da bin ich mir auch sicher. Aber ob das nun genau 75% sind, das würde ich dann vielleicht teilweise zumindest in Frage stellen, und sollte man dann immer, also bei allen Studien im Generellen, schauen, wo kommen die Daten her? Robert, und zwar jetzt mal einen kurzen Zeitabgleich. Muss jemand schon weg? Hat jemand schon Druck? Wir sollten lang... Geburtstag. Du hast Geburtstag. Ich habe Geburtstag heute. So, dann schauen wir, dass wir die Runde... Aber du bist weit weggereist hierher. So. Robert hat Geburtstag. Gratuliere. Aber grundsätzlich und alle Hörerinnen und Hörer des Bienenpodcasts auch. Sie wissen das Opfer zu schätzen, das du jetzt bringst. Wirklich. Also die Zeit, die du mit jetzt uns noch verbringst. Danke. Danke. Ja, dann, was mir noch wichtig wäre, Robert nämlich, in der deutschen Sprache, du bist ja jetzt eine Verbindung eben von uns allen hier am Tisch. Wenn es dich nicht gäbe, dann würden wir heute jetzt nicht da sitzen, dann würden wir nicht hören, was Robert und Silvia erzählt. Du bist Stadtimker in Leipzig. Leipzig Stadt, ja, 11 Jahre schon, hast du gesagt. Und hast, wo ist jetzt die Verbindung zwischen dir und Robert und Silvio? Das kam ganz zufällig. Es gab eine Veranstaltung, den Sächsischen Imkertag. Und Robert Paxton hat da einen Vortrag gehalten, der mich sehr beeindruckt hat. Auch Aspekte gezeigt, die ich bis dahin nicht auf dem Schirm hatte in meiner Bienenhaltung. ich fand es wirklich sehr beeindruckend und sehr interessant und habe Nachfragen zu diesem Vortrag gehabt und bin dann einfach nach dem Vortrag zu ihm gegangen, habe angefangen mit ihm zu sprechen und daraus ergab sich die Notwendigkeit von Robert Völker zu kaufen, weil seine eigenen Völker über den Winter gestorben waren und die konnte ich ihm dann glücklicherweise verkaufen. Du bist also auch Imker dann? Natürlich haben wir Honigbienen hier und Imkerei? Ich und die Studenten, die mitmachen. Also du bist da mittendrin. Ja, klar. Ja, genau. Okay. Und daraus entwickelte sich dann der Gedanke bei mir, vielleicht dem Robert das Angebot zu machen, einen Bienenstand hier zu stiften, auf den er zugreifen kann, wie auch immer er das möchte. Stiften heißt ohne Geld. Ohne Geld. Also ich habe die Bienen hier hergestellt. Robert kann sich was immer er möchte nehmen. Diese Königinnen, da braucht er nur Fragen, von denen wir vorhin gesprochen hatten, dann bekommt er die. Also das ist so meine Art, das Wissen zu mehren oder der Versuch, das zu unterstützen. Ich denke, der Imker an sich ist ein Naturnutzer. Also lediglich mit dem Fakt, dass ich Bienen halte, bin ich noch kein Naturschützer. Da gehört in meinen Augen mehr dazu. Mhm. Und das, was ich hier mache, ist halt ein Teil davon. Refubee letztes Jahr war ein anderer Teil. Und jetzt hier mit Robert. Ich habe mir da natürlich viel Fantasie gehabt und habe mir vorgestellt, was sich daraus entwickeln könnte, noch den Praxisanteil der Studenten erhöhen, mit denen zusammen Imkern Honig an der Mensa verkaufen und so. Ich hoffe, das wird eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit in Zukunft, wo man zusammen Sachen entwickeln kann. Und genau. Und dann habe ich in dem Podcast mit Stefan Mandel gehört, dass du in Erfurt weilen wirst. Und dann lag es wirklich nahe, dich kurz anzuschreiben und zu sagen, hier, hör mal. Und du hast es organisiert. Aber ich meine, du bringst schon von deiner Art der Annäherung genau diesen Aspekt rein, nämlich mehr als nur Imkern, sondern wirklich der Austausch fördern, aktivieren, auch wirklich, es gibt nicht einfach nur ein Mail von dir, sondern da kommen immer neue Informationen mit oder ein Foto von einem wissenschaftlichen Artikel oder eine neue Idee. Also das ist so immer so dieses Stückerl mehr und vor einigen Wochen ist eben bei uns zu Hause ein Paket gekommen mit 6 Gläsern verschiedener Honig aus Leipzig von Robert und die wir essen die, testen die und haben wirklich viel Freude damit. Also wenn ich dazu kurz was sagen darf, also ich bin dann zum Robert auch so gekommen, dass und ich auch mehr Bienen brauchte in der Saison, als wir hatten. Was vorkommt, wenn man sich denkt, oh, ich mache jetzt mal noch das Experiment und dann stelle ich fest, verdammt, ich brauche 3 Kolonien mehr. Und bin dann über Robert zu Robert auch gekommen, weil wir uns dann also verpasst haben, knapp auf dem Deutschen Imkertag dieses Jahr. Und was auch das Schöne bei ihm ist, dass man, also wenn man eine Fragestellung hat und aber das Material gerade nicht zur Verfügung ist, man kann ihn kontaktieren und er versucht es bereitzustellen. Also wir brauchten dann dieses früher eben gerade auch für ein Praktikum relativ viel Drohnenbrot mit Milben, um weitere Experimente oder Analysen von sowas zu machen. Und dann haben wir ihn auch angeschrieben, haben gesagt, hast du vielleicht bei dir noch welche, weil du gerade ausschneidest oder kennst du Kollegen? Und dann hat er gesagt, ich telefonier mal und hat dann wirklich 2 Tage später, glaube ich, 7 Kilo oder so. Also es war wahnsinnig viel von verschiedenen Kolonien uns bereitgestellt und gesagt, okay, wenn ihr das für die Forschung braucht, ich will mich da wirklich gerne dran beteiligen. Und das ist also auch natürlich für uns ein großer Vorteil, weil er natürlich auch andere Imkerkollegen kennt und dann auch dementsprechend so eine Sachen weiter transferieren kann an auch so Wissenssachen oder was wir eben in der Forschung machen. Ja, deswegen schon mal vielen Dank, Robert. Du kannst jederzeit immer reden. Oh ja, ja. Du hast dein Mikrofon eingebaut. Entschuldigung, Lothar. Und ich möchte auch sagen, immer wo ich gearbeitet habe, das war vorher in Belfast, vorher in Cardiff, jetzt hier in Halle, habe ich eine Verknüpfung gemacht oder hergestellt mit Imkern. Und in diesem Fall ist es jetzt mit Robert und über einen Kollegen Michael in Leipzig, der ist zuständig für Krankheitserreger. Ja, Krankheitserreger. Dr. Michael hat. Ja. So, und ich finde, you know, wir arbeiten mit Honigbienen. Warum arbeiten wir mit Honigbienen? Weil sie wichtig sind und die werden von Imkern erhalten. Und die Imker, die gucken die Bienen an ständig, regelmäßig, öfter als ich. Mhm. Die wissen viel. Die sagen mir was. Die sagen mir, was interessant ist. Die sagen mir, was die denken wichtig ist. Stimmt nicht immer zu, aber die haben gute Ideen auch. Und ich denke, dieser Austausch zwischen Imker und ich als Wissenschaftler ist wichtig. Mhm. Warum bin ich zu Viren gekommen? Ich kann mich erinnern, ich denke, das war 1994, habe ich mit zwei Imkern in Großbritannien gesprochen. Und die haben damals, das war 1994, oder Varroa ist vor kurzem nach England gekommen, sie haben gesagt, ja, ja, aber wir alle wissen, Varroa ist nicht das Problem. Es ist die Viren, das Varroa, Varroa überträgt. Das ist das Problem für unsere Imker. Und ich habe gesagt, wirklich? Ja, ich habe keine Ahnung über Viren. Und dann später, ich habe das immer im Kopf erhalten. Ah, was sie gesagt haben. So, und man bekommt interessante Ideen und Vorschläge von Imker. Und ich denke, diese Zusammenarbeit ist wichtig, ich denke. Ich kann wissenschaftlich denken und so eine klare Experimente definieren und veranstalten, um Hypothesen auseinanderzusetzen oder Hypothesen zu testen. Aber die originalen Ideen bekomme ich teilweise mich selbst, aber teilweise von Imker auch. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man einen ständigen Austausch gibt. So, das findet statt. Und wir sehen, das findet statt tatsächlich. Weil der Imker sehr systematisch auch denken kann, arbeiten kann. Also dieses Systematische, finde ich, ist für... Ja, ich würde eher sagen, Imker sind wie Menschen, unterschiedlich. Man hat eine Reihe von einige irrational, einige rational, okay. So, aber vor allem sind sie an den Bienen interessiert. Und die geben viele Mühe, die zu verstehen, auch, ich denke. Und das ist wichtig. Und einige, richtig, sind sehr systematisch auch. Und Robert, vor allem, seine Völker sehen wunderschön auch, muss ich sagen. Er ist ein ausgezeichneter Imker. Na, und der Honig ist ein Traum. Also das Ergebnis, wirklich. Also diese Vielfalt an 6 verschiedenen Honigarten, großartig. Robert, möchtest du noch erzählen, wie ist es mit der Geschichte weitergegangen? Du hast uns erzählt, dass du mit Flüchtlingen imkern möchtest, und das ist dann auch in den Maßnahmenplan von Leipzig aufgenommen worden als gute Idee. Genau. Was ist aus der Idee geworden? Die Idee ist ein bisschen abgeebbt im anfänglichen Enthusiasmus. Also ich schildere das mal ganz kurz. Das ganze Projekt wurde, wie gesagt, aufgenommen in diesem Maßnahmenkatalog der Stadt Leipzig, der dann in den offiziellen Unterkünften, das waren 55, die Stadt unterhalten hat, ausgelegt wurde. Das war einfach ein Katalog mit Angeboten an Integrativmaßnahmen, wo man sich dann als Flüchtling oder frisch Angekommener raussuchen konnte, in Anführungszeichen, worauf habe ich denn Lust oder was spricht mich am meisten an, damit es halt auch einen Sinngehalt hat, ne? Dass ich nirgendwo reingezwungen werde. Leider gab es da gar keinen Nachhall, also es kam keine einzige Rückmeldung. Ich habe dann durch einen anderen Kontakt ein Heim gefunden in Seels, das ist auch in der Nähe von Leipzig, von einem katholischen Träger, das Berufsbildungswerk. Dort waren 15 UMAs, heißt der Slang, also das sind unbetreute minderjährige Asylbewerber. Das waren, ich glaube, 13 Syrer und 2 Afghanen untergebracht, und habe dort einen Bienenstand eröffnet. Anfänglich war ein großes Interesse da, aber die Rahmenbedingungen sind einfach, denke ich, auch ziemlich schwierig für so ein Projekt. Also die Leute sind einfach mit wesentlich essentielleren Sachen und Dingen beschäftigt, vom Bleibestatus bis zur Unterbringung. Und es ist ja auch ein regelrechter Kulturschock, das haben wir auch nicht vergessen. Insofern konnte sich da kein langwieriges Projekt daraus entwickeln. Das war ja von mir angesetzt auf ein Jahr, dass die Leute mitnehmen. Aber selbst das war total blauäugig von mir, weil der Aufenthalt von diesen Flüchtlingen nicht mal für ein Jahr gewährleistet ist. Natürlich. Die waren dann plötzlich auch weg. Genau, das kam dazu. Also in diesem Heim in Seels war die Hälfte der Insassen, sage ich jetzt mal, das hört sich so nach Knast an, aber die Hälfte der Insassen dann auch über Nacht verschwunden, wo man nicht wusste, wohin. Genau, das kommt dazu. Und auch natürlich einfach eine andere Welt, nicht? Also wenn man die Bienenhaltung kennt, weil es der Großvater schon gemacht hat, ist das ein anderer Hintergrund, als ob man an einem Ort ankommt, in einem Heim ist und praktisch die Spielkonsole ebenso eine hohe Zugkraft ausübt. Ich denke, das ist das Hauptproblem, dass junge Männer unter Umständen andere Interessen haben, ja. Aber gegen persönliche Kontakte kann sich niemand erwehren. Also wenn da ein freundlicher Mensch wie du auftaucht und dort sagt, ja, und dort arbeitet und sagt, na, wollt ihr mal reinschauen oder ich brauche kurz Hilfe, ist jemand da, der mir hilft, das zu halten, wird sicherlich positiv aufgenommen. Also vielleicht sind einfach die Erwartungen praktisch, dass das trägt, zu groß, aber jede Mikrointeraktion eigentlich großartig. Ich meine, du hast ja sicher auch gute Kontakte dort gehabt. Also gute, ja, auf jeden Fall. Auch viele gute Erinnerungen. Also ja? Ich möchte nicht, dass sich das jetzt so negativ anhört. Das ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung, auch für die Leute, die da teilgenommen haben. Ich war, das habe ich auch so als kulturellen Unterschied wahrgenommen. Ich war hoch erfreut, wie angstfrei sich die Leute den Bienen genähert haben. Ja? Also da hat keiner an Schleier gedacht oder ähnliches. Drauf und los ging es da. Aber gibt es eine Empfehlung für, was würdest du da raten oder hast du schon ein Fazit, was man mit dieser eigentlich sehr guten Idee machen kann? Ja, weitermachen. Also es ist für mich auch nicht gestorben. Ich lasse mir jetzt nur ein bisschen Zeit und gehe da vielleicht andere Wege. Also ich am Freitag zum Beispiel habe ich Besuch, morgen ist es ja schon, von einem chilenischen Flüchtling, der sich auch stark für die Imkerei interessiert. Er hat in Kirchhain jetzt eine Ausbildung angefangen, das hat leider nicht geklappt. Ach, das gibt's ja auch noch, Kirchhain, genau. Ja, genau. Und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Also dieses Projekt Refubee ist jetzt so eine, sag ich mal, vielleicht Pausenphase, aber nicht tot, auf keinen Fall. Und war auch wirklich notwendig, erste Kontakte und erste Erfahrungen zu generieren, weil wenn man die nicht hat, wie soll man weitermachen? Genau. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden für diese schöne Runde in Halle an der Saale, für diesen Einblick. Ohne diesen Einblick hätten wir eigentlich keine Ahnung, was alles in der Wissenschaft gemacht wird und ganz konkret in Leipzig mit Menschen gemacht wird. Ich bedanke mich so sehr bei euch. It was a pleasure, Lothar. Thank you. Dankeschön. Dank. Und wir kommen jetzt zum Korrespondentenbericht in den Bienengesprächen Nummer 32. Es geht ins Burgenland in Österreich, im Südosten Österreichs, zu Ingolf Hofmann. Er hat im vorigen Jahr in der österreichischen Imkerinnen- und Imkerzeitschrift Bienen aktuell die Monatsanweisungen geschrieben. Und da ist es natürlich interessant, einmal rückwirkend zu plaudern, was er dabei erlebt hat und wie er diese Sache sieht. Und vor allem aber, wie es bei ihm am Bienenstand draußen aussieht. Ingolf, vielleicht, wenn du so nett wärst und dich einfach kurz vorstellen könntest, wer du bist, wo du bist und wie viele Bienenvölker du hast. Ja, also wir sind im Südburgenland zu Hause, Bezirk Güssing. Das ist so Dreiländerecke, Slowenien und Ungarn, Österreich. Hab 34 Bienenvölker und wir sind hier seit 16 Jahre zu Hause. Kommen ursprünglich aus Bayern, wo selbst ich auch schon Bienenvölker hatte. Und dieser Umzug fand schon auch statt im Hinblick auf die guten Verhältnisse für Bienenhaltung hier im Südburgenland. Einfach frühes Frühjahr, lange Sommer, abwechslungsreiche Flur. So. Ah ja, ihr seid im Garten Hofmann. Ja, also wir haben ursprünglich, unser Schicksal wurde mitbestimmt durch den Verein Archenoa in Schiltern. Diese Gesellschaft zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt. Und da sind wir schon in Deutschland Mitglieder gewesen, bevor wir hier nach Österreich gezogen sind. Und von dort aus sind wir auch aufmerksam gemacht worden auf diese Ecke Österreichs, die halt klimatisch schon verwöhnt ist. Ja. Vom Weinbauklima halt und Obstbau, Weinbau. Und geht's euch gut? Doch, ja. Also wir haben das keinen Moment bereut, weil ich eben in Bayern auch aus einer kleinen Zeitungsredaktion herausgefallen bin, entflohen bin, besser gesagt. Mhm. In den ganzen Printmedien war das also nicht mehr so spaßig zum Schluss. Mhm. Das ist ja allgemein bekannt, dass diese ganzen Abo-Zeitungen, Tageszeitungen, denen geht's nicht gut und entsprechend geht's den Mitarbeitern auch nicht gut. Und das war absolut die richtige Entscheidung, dass also in meinem Fall ich mit 48 da die Kurve gekratzt habe, ja, und bin jetzt formell hier Landwirt. Und Selbstversorger mit Ziegen, Hühnern und Paradeisern. Also Hühner nimmer, die Hühner, die hat dem letzten der Fuchs geholt, aber alles andere gilt weiter. Also wir haben eine Ziegenherde, die ist im Prinzip nicht, also sie ist nicht für Milchgewinnung, sondern wir lassen da die Lämmer im Mitlaufen und die werden dann gegessen. Ja. Sehr schmackhaft. Bedauern immer viele, weil die Tiere also sehr schön sind, aber wir haben keinen Zoo. Ja. Und die fressen uns das Gras ab. Also ja, ja. Ich finde es einfach sinnvoll, das zu nutzen und nicht irgendwie abzumulchen, also zu vernichten, wie das leider in der Landwirtschaft höchst oft vorkommt. Ingolf, wir kennen dich wahrscheinlich besser als du jeden von uns, also mich oder unsere Hörer, weil du im vorigen Jahr die, wie sagt man denn, die Monats... Ja, Monatsanweisung nennt sich das so streng. ...geschrieben hast im Bienenaktuell. Ja, das sind Monatsanweisungen, heißt es formell, sind halt immer monatliche Tipps zur aktuellen Zeit, was zu tun ist an den Bienenvölkern. Wobei durchaus auch gefragt ist, dass sich da eben andere Imker mit einbringen und Ideen mit beisteuern, wie die das machen, was man dann eben auch mit verwertet und veröffentlicht. Ja. Jetzt hast du da ja dann Monat für Monat diese Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene geschrieben und normalerweise macht man ja ein Gespräch nach vorne hin. Wie wirst du diese Tipps anlegen? In deinem Fall finde ich es aber besonders spannend, rückwärts zu fragen. Du hast sie ja im letzten Jahr geschrieben. Wie hast du es denn angelegt und wie hat das denn funktioniert, was du dir gedacht hast? Muss ich etwas modifiziert beantworten. Für mich war es insofern einfach, weil ich im Mai ein Buch veröffentlicht habe im Löwenzahn Verlag, Imkerei leicht gemacht. Ich hatte also Bildmaterial und Text schon immer im Vorhinein. Die Schwierigkeit, die rein technisch da besteht, ist, dass man immer heute für den übernächsten Monat schreiben kann man ja leicht, aber auch Bildmaterial braucht. Also wenn ich jetzt im Februar bin, muss ich mich so langsam mit der Völkererweiterung befassen, rein optisch. Und da brauchst du Bilder und wer sie nicht hat, der steht an. Ja, aber ich meine, du sagst das, Schreiben ist dann leicht. Du musst dir dann schon auch 2 Monate nach vorschreiben und musst dich sehr gut in diese Welt einfühlen, die dann die Imkerin, der Imker dann aktuell dann liest. Ja, schon. Aber ich meine, ich mache das jetzt über 40 Jahre Imkerei. Das sollte man schon wissen, was man wann macht und kann das auch beschreiben, weil ich eben als Lokalredakteur lange Zeit gearbeitet habe. Was mir halt wichtig war, das habe ich im Vorhinein auch klar gemacht, ich wollte das 1:1 beschreiben, wie ich das tue, völlig unverkopft und unwissenschaftlich. Also ich bin ein Praktiker, der sich so ein bisschen orientiert an der Erwerbsimkerei. Die haben keine Zeit und die haben kein Geld zu verschenken. Und ich denke mal, da krankt es bei vielen Kollegen, da werden für Unsummen Geräte gekauft und wird eine Imkerei betrieben mit einem Riesenaufwand, mit Minimalertrag. Also ich bin auf der anderen Ecke, ich mache meine Kästen selber, meine Rähmchen selber. Ich habe mir einen eigenen Stockmeißel zurechtgebastelt, Transporthilfen. Also ich bin mehr der Praktiker. Mhm. Und das wird zum Beispiel in dem Buch, was ich veröffentlicht habe, auch im zweiten Teil sind Bautipps auch. Ja. Das ist ein zentrales Thema und das habe ich auch bei diesen Monatsanweisungen weitgehend mit eingebaut. Ja. Ja, und du bist ja auch für eine eher Vereinheitlichung des Rähmchenmaß, weil du sagst, links und rechts verschiedene Maße, das bringt ja eigentlich nicht. Ja, das ist der ganz normale, gelebte mitteleuropäische Wahnsinn, dass ich also hier mehrere hundert Rähmchenformate habe. Ich vergleiche mal jetzt irgendwie mit Australien, die haben eines. Das ist entsprechend so billig, wird in Indien gefertigt, dass sich's Putzen nicht lohnt. Ja. Hier in Europa habe ich also, ich mache hier auch Imkerkurse, jetzt im Frühjahr wieder Anfängerkurse. Ja, dann haben die Leute schon irgendwelche Falzbeuten von Kunsch bis Langstroth. Die sind nicht kompatibel, schon, das geht schon los beim Ablegerkauf. Wenn ich mir irgendwo einen Ableger besorgen will, ja, dann werde ich halt Normalmaß. Und Zander, die werde ich überall kriegen. Da habe ich eine große Auswahl. Hm. Aber wenn ich schon mit halbzagen Kunst zum Beispiel oder hochformatigen Rähmchen, die passen zu nichts. Die können allenfalls mit Schwärmen anfangen. Das ist ein eingeschränktes Imkern. Die bereuen diese Wahl von Exotenrähmchen ihr ganzes Imkerleben lang. Ja, meistens schmeißen sie es eh hin und fangen neu an oder so. Hm. Also das ist ein zentrales Problem unserer Imkerei. Ich bin auch kein Freund von Halbzagen für einen Anfänger. Weil wer der hat unten einen Brutraum, dann hat er oben halbe Zagen drauf. Der kann keinen ordentlichen Rähmchenumlauf, also Wabenhygiene betreiben. Er kriegt da die Rähmchen unten nicht raus. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Allerdings bringe ich da jetzt ein, es kommt halt dann immer auf den Lehrer drauf an. Und wenn der Lehrer ein gutes Wabenmaß kann und vermittelt und auch einem das Gefühl gibt, dass das gut für ihn und auch insgesamt funktioniert, dann ist es halt durchaus eben Jumbo-Zage. Also Zander eineinhalb, dass man groß einen Brutraum hat und dann die Halbzage dann oben drauf. Schon. Das ist aber eine andere Betriebsweise erfordert es. Ja. Ich meine, wenn ich zum Beispiel Jumbo hernehme, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, was Schwarmtrieb beginnt. Also beginnt der Schwarmtrieb. Ich habe da unten massig Platz, ja, und habe oben drauf an Honig Möglichkeiten, einen satten Honig zu machen, zum Beispiel mit der Halbzeige. Ja. Ich habe andere Möglichkeiten. Aber ich gehe den anderen Weg, ich mag das wirklich einfach haben. Ich mag also meine dunklen, mehrfach bebrüteten Rähmchen, die wandern bei mir nach oben aus dem Honigraum raus und in den Schmelzer. Mhm. Ich habe also, da schauen Sie mal alle, was ich für helle Waben habe. Es geht nur so. Meine Schwierigkeit jetzt im Lernen ist ja tatsächlich dieser Wachsumtrieb, also dieser Kreislauf, den habe ich eben damit mir eingehandelt. Ja. Aber wie ist das bei dir? Du sagst, die Waben, die wandern rauf. Also ich sag mal einfach meine Betriebsweise, so gut es geht. Genau. Derzeit stehen bei mir zwei Vollzagen Zander übereinander. Ja. Das ist die Ausgangsposition jetzt fürs Frühjahr. Die Völker sitzen irgendwo, die Wintertraube da. Wo die sitzen, sehe ich unten auf dem Diagnoseeinschub an den Bröseln, wo sie gerade konsumieren. Ja. Im Frühjahr geht es weiter. Ich schaue nach dem Futterzustand. Kirschblüte ist Zeit für mich zum Aufsetzen. Das Aufsetzen geschieht so, dass ich vier ausgebaute, möglichst verdeckelte Brutwaben in die dritte Etage setze und fülle unten wie oben in der zweiten, dritten mit Mittelwänden auf. Also erweitertes Brutnest aus der zweiten Einheit mittig nach oben. Ja. Und jetzt stellen die natürlich, ich arbeite mit Absperrgitter. Das ist ja auch umstritten, aber da stehe ich auch dazu. Gerade für Anfänger, die wissen, wo Brut ist und wo nicht. Klare Verhältnisse. Mhm. Die tun sich viel leichter. Ja. Im zweiten Schritt kommt der Drohnenwaben im Wechsel dazu. Die Drohnenwaben, die gebe ich auch auf der zweiten Etage. Ja. Und ersatzweise kommen wiederum Brutwaben nach oben. Also ich bin in kürzester Zeit auf der Einheit 2 mit Mittelwänden und sehr hellen Wabenbau habe ich den ausgetauscht. Ja. Mhm. Und auf der Einheit 1 befinden die sich die alten Waben. Und sagen wir mal so, im Juni etwa tausche ich Einheit 1 mit 2. Ja. Einfach alle Zeigen weg. Die zweite Einheit ganz runter, die erste Einheit auf Position 2. Warum? Und ja, weil jetzt habe ich wieder die ganzen hellen Waben habe ich jetzt wieder unten. Jetzt beginnt das gleiche Spiel mit der Einheit 2. Dunkle Waben nach oben in den Honigraum. Bis zur zweiten Schleuderung bzw. Abräumen habe ich auch auf der Einheit zwei saubere Waben. Aber jetzt muss ich dich was fragen an dieser Stelle. Du sagst dunkle Waben in den Honigraum. Das heißt, die laufen dann oben aus. Diese, du sagst, verdeckelte Brutwaben kommen eben rauf. Die ja, schlüpfen. Die laufen aus. Die Wabe wird frei. Ja. Die Pflegebienen haben da oben nichts zu tun. Genau. Wegen des Abspeckgitters wollen sie wieder runter. Ja. Machen somit den Raum frei für den Honigeintrag. Und Honig ist ja immer oben, wie wir wissen. Ja, genau. Und dann nehme ich das oben brutfrei raus. Nach und 21 Tagen spätestens. Ne? Genau. Und das Absperrgitter ist zwischen 2 und 3 natürlich. Genau. Und dass Honig jetzt in bebrüteten Kammern gelagert wird, ist kein Problem für den Honig. Ich weiß, das ist wirklich so. Die Schweizer sind zum Beispiel sehr pingelig. Ich sage mir, diese Waben, die werden akribisch geputzt von den Bienen. Sie verwenden ja ihr Propolis auch fürs Wabenputzen. Das ist die erste Aufgabe einer geschlüpften Biene, dass sie diese Wabe wieder reinigt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist es, in der Natur draußen, im gewöhnlichen Bienenvolk, auch dieses benutzte Waben für den Vorratseintrag. Das kann so schlecht nicht sein. Ne? Und nach der Schleuderung schmilzt du dann die Waben ein? Soweit, also manchmal verwende ich die im gleichen Jahr noch ein zweites Mal, wenn sie nicht gar so schwarz sind schon. Also wenn die einigermaßen noch zum Handhaben sind, gebe ich sie ausgebaut zurück, weil dann geht das schneller mit dem Honigeintrag. Mhm. Und sobald sie mir nicht mehr gefallen, wandern die schon ab Mai, Juni die dunkelsten raus. Die werden dann entweder gleich im Sonnenwachsschmelzer geschmolzen oder im Dampfwachsschmelzer. Also da hebe ich nichts auf. Mhm. Ich mache auch immer mehr Mittelwände, weil man kriegt so den Schwarmtrieb besser im Griff. Wenn die was zu tun haben, diese Baubienen, ja, und nicht dumm rumsitzen da drin, dann geht was. Ja. Ja, wir können das ja nachlesen auch. Ingolf, du hast das im Buch Imkern leicht gemacht, ja, aufgeschrieben. Das ganze Wissen über die natürliche Bienenhaltung ist der Untertitel. Es ist erschienen im Löwenzahn Verlag und wir werden da hinlinken in den Shownotes der Bienengespräche und man kann auch im Buch blättern, wenn man einmal reinschauen möchte, bevor man sich's bestellt beim Buchhändler seines Vertrauens. Ja. Ich wollte nur sagen, wenn jemand auch jetzt anfangen will, ich habe so eine Besonderheit bei mir hier, also ich bin ein starker Anhänger dieser Einfachbeute nach Liebig, da gibt es ewig viele Bauanleitungen auch im Netz. Ich habe mir die ein bisschen modifiziert, weil ich bin ein Holzwurm mit einigen Tischlermaschinen auch, ja, sodass ich diese Bauanleitung jetzt so weit modifiziert habe. Ich habe nur glatte Zentimetermaße. Alle Teile sind auf 20 mm Breite zugehobelt. Und das kann auch jeder, der eine Bohrmaschine in der Hand halten kann und damit ein Loch bohren, eine Schraube reindrehen kann, der kann sich so eine Bienenbeute selber bauen. Und das ist dann schon ein Kostenvorteil, gerade wenn Leute anfangen, so eine komplette Bienenzeige, 100, 120 Mücken ist schon dabei, ne? Ja, ja. Das ist schon ein begrenzender Faktor, ja. Die Beute kostet wirklich richtig Geld, wenn man sie fertig kauft. Ja, ohne 3 bis 4 soll es nicht anfangen, da ist schon mal 500 weg, ne? Mhm. Ingolf, wir haben jetzt Mitte Dezember 2017. Wie geht's denn jetzt bei euch derzeit im Südburgenland? Im Südostburgenland, was ist es? Südosten? Ja, Südosten. Südosten, genau. Das Burgenland ist ein ganz schmaler Zipfel, der geht bis runter nach Slowenien. Ja, ja. Und in dieser Ecke sind wir. Also es geht überraschend gut heuer. Ja. Das ist ein zentraler Punkt, ist die Varroa-Behandlung, die ich auch modifiziert habe in den letzten Jahren. Ich bin völlig weg von Schockbehandlung. Ich denke, jeder ist gut beraten, wenn er Langzeitbehandlung mit dem Verdampfermedium, ich mache es mit Ameisensäure, tut, ein gleichbleibender Pegel über eine längere Zeit, und zwar nach dem Honigschleudern und eine ganze Weile zeitversetzt nach dem Einfüttern. In meinem Fall war es die zweite Septemberwoche. Und damit kriege ich zweimal die Varroa ziemlich runter. Aber weiter beobachten ist unbedingt notwendig. Ich habe jetzt zu 34 Völkern, bei 3 habe ich also erstaunlich viel Abfall. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Und die habe ich im Auge und die habe ich jetzt mit Oxalsäure schon mal im Teufelsfahrfahren nochmal behandelt und da fällt immer noch ab. Ja. Ich denke mal, das sind diese Krisenvölker, die die anderen mitversorgen und dann letztendlich, wenn einer nicht aufpasst, zum Zusammenbruch halber Bienenstände führen. Das sind die gefährlichen. Und Brutpause ist eingetreten schon? Die ist eingetreten. Also ich habe noch Brut gefunden, Ende Oktober, November auch noch. Aber jetzt hat es ein paar Mal gefroren, jetzt ist es fertig, ist nichts mehr. Und die Perspektiven fürs neue Jahr, wie schaut es da aus bei dir? Die sind gut. Also ich habe, sagen wir mal, zu zwei Drittel sind sie stark. Einige sind so lala und ein paar Schwächlinge hast du immer. Hm. Ich habe von den 34 Völkern, habe ich 36 habe ich eingefüttert. Eins war sehr schwach, das habe ich aufgelöst und eins hatte keine Königin, das ist normal. Ja. Ja, kann ich sagen. Also das auch die ganze Umgebung sagt, heuer war Rohrdruck eher nicht so groß. Hm. Das kann sich aber jederzeit wieder ändern. Kann nur sein, dass die Leute das jetzt noch nicht spannen, dann kriegen sie es, fällt es im Frühsommer 2018 auf die Füße. Das kann auch passieren. Mhm. Das ist tückisch. Ja, Ingolf, dann vielen Dank für deinen Bericht von deiner Ecke Österreichs. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit und für den Inhalt. Wir haben ein Bild bekommen, ein schönes, und alles Gute, Ingolf, für den Jahreswechsel. Guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, gell? Tschüss. Bitte. Servus. Baba. Noch ein kurzer Hinweis auf die kommende Ausgabe Mitte Jänner. Da machen wir einen Ausflug, da bleiben wir einmal. Da werden wir in Wien bleiben und Franz Essel besuchen. Er ist Biodiversitätsforscher. Er arbeitet am Institut für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien. Und ja, er wird erzählen, oder wir sprechen miteinander, über die Pflanzenarten aus Europa, wie die andere Kontinente besiedeln. Also diese Neophyten-Thematik einmal andersherum. Nicht das, was zu uns kommt, sondern das, was von uns woanders hingeht. Nächste Ausgabe erscheint Mitte Jänner 2018 wird das schon sein. Und ja, der Geldtopf ist jetzt wieder ziemlich dort angekommen, wo man ans Auffüllen denken könnte. Wenn ihr Lust habt, die Bienengespräche zu unterstützen, wenn ihr die Biene auf die Schiene bringen möchtet, ja, irgendwas wird es immer geben, was man damit machen kann, eine Kontonummer. Und ja, der Geldtopf ist jetzt wieder ziemlich dort angekommen, wo man ans Auffüllen denken könnte. Wenn ihr Lust habt, die Bienengespräche zu unterstützen, wenn ihr die Biene auf die Schiene bringen möchtet, ja, irgendwas wird es immer geben, was man damit machen kann. Eine Kontonummer findet ihr auf der Website www.bienenpodcast.at, zum Beispiel fürs Zugfahrkarten kaufen, für Gespräche von draußen, die dann genau auf direkten Weg zu euch kommen. In den Podcatcher eurer Wahl, beziehungsweise auch über die Website könnt ihr die Bienengespräche hören. Das war's. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Tschüss. Das war's. Ja, ich hoffe, ihr habt ein gutes nächstes Jahr und ihr hattet ein gutes heuriges Jahr. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien. Musik.